für ein Morgen. Paris wird geweckt von den Glocken Notre Dames. Der Fischer fischt Fische, der Bäcker, der Bäcker, zu den Glocken Notre Dames. Zu den Großen, die dröhnen wie Donner, zu dem Kleinen, so sanft wie ein Lamm. Das pochende Herz dieser Stadt ist versammelten sich die Bürger von Paris in der Kathedrale, um die Predigt zu hören von Dompropst Claude Frollo, Erzdiakon von Notre-Dame. Bebend vor Ehrfurcht sah die Gemeinde ihn mit stolzem Schritt unter dem hohen Gewölbe des Doms paradieren. Brüder und Schwestern in Gott, in diesem gewaltigen Akkord aus Stein versammeln wir uns am heutigen Morgen. Dies ist der Tag der Narren. Schon bald werden unsere Straßen bevölkert sein von jenen widerwärtigen Elementen, Verbrechern, Ausländern und Zigeunern, die unsere schöne Stadt überschwemmt haben. Heute dürfen sie frech herumlaufen, ohne eine Verhaftung fürchten zu müssen. Lasst euch nicht in Versuchung führen von diesem gottlosen Abschaum. Wir müssen dem Drang nach Lust und Genuss widerstehen. Vergesst nicht, wir alle sind als Sünder geboren. Lang ist es her, die Geschichte erinnert hier im Dom von Notre Dame. Man fand hier zwei Kinder, nahm sich ihrer an unterm Dach von Notre Dame. Claude umsorgte den jüngeren Bruder, der hieß Seham und war hübsch und voll Scham. Und sie wurden hier groß mit Gesang und dem tosenden Klang, dem Klang von Notre Dame. Welch ein Segen, lieber Bruder, hier im Dom zu sein. Hier ist unsere Zuflucht, unser Hort, Tag aus, Tag ein. Komm mit mir, lieber Bruder. Ich gehe in die Stadt, um etwas Spaß zu haben. Jean, du musst hier bleiben und an deinem Katechismus arbeiten. Nein, du musst das lernen lassen und etwas trinken gehen mit mir. Ich werde nicht wieder deinetwegen lügen, wenn du zu spät heimkommst. Oh doch, lieber Bruder. Du hältst zu mir! Vom Bankrott Frollo als ehrbarer Mann weihte sich Notre Dame. Aber sein haltloser Bruder Jehan wollte weg von Notre Dame. Und obwohl er den Bruder sehr liebte, sah Claude Frollo voll Sorge und Gram. Wie Jehan nimmt jetzt Zeit mir und wer sich befreite. Wo bist du gewesen? Warum warst du nicht bei der Abendmesse? Du hast Geburtstag! Lass uns feiern! Ich habe ein Geschenk für dich! Eine Freundin von mir! Ein Zigeunermädchen in unserer Kammer! Florika! Eine Schönheit, nicht wahr? Das ist mein Bruder Claude. Alles Gute zum Geburtstag, Claude. Nicht so schüchtern. Ich sehe doch, dass du willst. Ich kann es deinen Augen ablesen. Oh, ich kann es auch spüren. Lass das! Claude! Pater Dupin, wir müssen sie verstecken. Was geht hier vor? Nichts, Pater. Wirklich nichts. Claude! Jean, sag's ihm. Wenn du's nicht tust, tu ich's. Fort mit dir, Jehan, hier jetzt ist nicht mehr dein Zuhause. Fort aber, Pater! Diesmal bleibt mir keine Wahl, dein Bruder muss hinaus. Jehan! hast du erwartet? Dass sie mich behalten? Was denkst du, was das für Leute sind? Diese Leute haben uns ein Zuhause gegeben und Trost und Sicherheit. Trost? Das nennst du Trost, ja? Das nennst du Sicherheit. Kannst du von mir aus gerne haben. Bitte sehr. Und Jehan? Und das Mädchen? Gingen fort. Und Frollo hörte mehrere Jahre lang nichts mehr von seinem Bruder. Und verdessen. Frollo stieg höher in Rang und Funktion, nie verließ er Notre Dame. Brachte es bald bis zum Erzdiakon, das heißt Herr von Notre Dame. Eine Botschaft kam an eines Tages. Eine Nachricht von Bruder Jehan. Da stand Frollo sich fort und schlich zu einem Ort sehr weit weg. Weit weg von Notre Dame. Ich wurde hergerufen. Ich bin Pater Claude Frollo. Ah, wir haben Sie erwartet. Hallo, lieber Bruder. Jehan, wo warst du all die Jahre? Unterwegs. Wir wurden von Stadt zu Stadt gejagt, ich und meine schöne Florica. Das Zigeunermädchen, mit der lebst du zusammen. Sie ist gestorben. Vor 6 Wochen die Pocken. Es war so schrecklich, sie leiden zu sehen. Jehan, komm mit mir. Ich bring dich nach Hause. Liebster Bruder, komm mit mir aus diesem grauen Notquartier. In Notre Dame verschaff ich dir Asyl und Zuflucht. Bleib nicht hier, vertrau auf mich, an Leib und Seele heil ich dich. Notre Dame bleibt ewiglich Heim und Zuflucht. Hör auf, Claude! Erspar mir deine frommen Sprüche, Sie kommen sowieso zu spät für mich. Aber falls du jetzt endlich die Barmherzigkeit entdeckt haben solltest, es gibt da jemanden, dem du wirklich helfen kannst. Ein Kind. Deins. Ein Monster. Gottes Gericht kam über dich. So steht es geschrieben. Die Bösen sollen der Strafe nicht entgehen. Ich hätte es wissen müssen. Wie dumm von mir, dass ich dachte, du würdest dich seiner annehmen. Seiner annehmen? Ich? Er hat sonst niemanden. Aber es ist das Kind einer Zigeunerin. Und meins. Bitte, bitte nimm ihn zu dir. Wenn du ein Herz hast. Jehan. Du hast mir eine Prüfung auferlegt. Dieses Kind ist das Kreuz, das ich tragen soll. Ich konnte meinen Bruder nicht retten, aber ich rette dieses Wesen. Doch so ein Monster muss man verstecken. Andern Menschen wäre dieses Scheusal widerlich. Doch ich will es nähren und lehren, damit es lebt durch mich. Und denkt wie ich. Und Frollo gab dem Kind einen Namen. einen schlimmen Namen, denn er bedeutet Missgestaltet. Quasimodo. Nun, wer aufmerkt, der hört eine Frage seither in dem Klang von Notre Dame. Mensch oder Scheusal, wer ist die Walz? Mensch oder Scheusal, wer ist die Walz? Wärst du nicht gern so ein Vogel, dann könntest du fortfliegen. Ich? Nein. Aber es ist doch bestimmt herrlich da draußen. Nicht für mich. Warum nicht? Ist zu gefährlich. Der Junge hat recht. Redet ihm nicht zu. Warum denn nicht? Für Quasimodo war die Kathedrale mehr als sein Zuhause. Sie war seine Welt. Bevölkert von Steinfiguren, Königen und Heiligen, Ungeheuern und Dämonen. Die Heiligen segneten ihn und die Ungeheuer beschützen ihn. Heute feiert Paris das Narrenfest. Quasimodo, warum versuchst du nicht mal hinunterzugehen? Warum? Ich bin noch nie da rausgegangen. Wenn du willst. Kannst du jederzeit raus? Meister hat's verboten. Letztes Jahr hat er gesagt, irgendwann vielleicht. Er sagt immer irgendwann. Er sagt nie heute. Eigentlich solltest du gar nicht um die Erlaubnis zum Rausgehen fragen müssen. Setz einfach einen Fuß vor den anderen und schleich dich raus. Nein, das kann ich nicht machen. Quasimodo! Guten Morgen, Quasimodo. Guten Morgen, Meister. Hast du gerade mit jemandem gesprochen? Nein, nur zu meinen Freunden. Ah, deine Freunde. Und woraus sind deine Freunde gemacht? Stein. Und können Steine antworten? Nein, nein, das können sie nicht. Richtig. Was soll das für eine Unterhaltung sein? Für ein Gespräch braucht man immer zwei Personen. Und wer ist diese zweite Person für dich? Sie, Meister, sie. Wieder richtig. Corpus Christi. Deo gratias. Sanguis Christi. Deo gratias. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ich habe dir etwas ganz Besonderes mitgebracht heute Morgen. Erdbeeren. Oh, die will ich nicht. Selbstbeherrschung, Quasimodo. Eine sehr wichtige Fähigkeit, aber die zum guten Benehmen gehört. Danke, Meister. Wie wäre es mit der Geschichte des Tages? Geschichten von den schönen Steinfiguren hier. Hm? Und wir sind jetzt bei Flucht nach Ägypten. Richtig. Und was weißt du noch von dieser Geschichte? Josef ist nach Ägypten geflohen. Mit Maria und Jesuskind. Jawohl. Und wer hat sie versteckt? Wer hat sie beschützt? Sankt Afrosian. Sankt Aphrosian! Sankt Aphrosian! Aphrodisius! Sankt Aphrodisius! So wie ich dich verstecke und beschütze. Hm? Ich muss wohl aufhören, hier oben meine Zeit zu vertun. Sieh dir die Leute da unten an. Wie grässliches Ungeziefer wimmeln sie herum. Und alles nur, um zuzusehen, wie diese Zigeuner singen und tanzen. Zigeuner, sie mir gesagt, Zigeuner dürfen nicht singen und dann tanzen. Dürfen sie auch nicht. Außer heute, beim Narrenfest. Na, das Narrenfest. Dieses Jahr zum letzten Mal, wenn's nach mir geht. Zum letzten Mal? Ich habe eine Eingabe beim König gemacht, dass das Fest nächstes Jahr verboten wird.